بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Namen Allahs Allerbarmers, des Barmherzigen, Allahs alles Lobgebet, Allah dem Herrn der Welten und Allahs Segen und Heil seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Bid'ah. Und jede Bid'ah ist ein Irrtum. Und jedes Irrtum führt zur Hölle. Im heutigen Unterricht beginnen wir ein neues Kapitel. Und zwar ein neues Unterkapitel. Wir sind immer noch im Buch des Gebets. Und zwar heißt es auf Arabisch Babun fi adabil mashyi ila salah. Es geht um die Anstandsregeln, wenn man sich zum Gebet begibt. Lieber Bruder und liebe Schwester, das Gebet ist ja ein gewaltiger Gottesdienst, eine gewaltige Ibadah. Und deswegen sollte man sich gut auf dieses Gebet vorbereiten, damit man in das Gebet eintritt und sich in einem vollkommenen Zustand, im besten Zustand, in bester Verfassung befindet. Wenn du dich also zur Moschee begibst, um mit den Muslimen in der Gemeinschaft das Gebet zu verrichten, dann begib dich in die Moschee, indem du ruhigen Herzens dich zur Moschee begibst und deinen Blick senkst und deine Stimme nicht erhebst. In As-Sahihain ist überliefert den Propheten sallallahu alaihi wasallam: إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةِ. Und in einer Version: إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةِ فَمْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Wenn ihr euch zum Gebet begebt, in einer anderen Version heißt es, wenn ihr die Iqama hört, dann lauft beruhigten Herzens. Was ihr vom Gebet noch mitbekommt, das betet mit. Und was ihr vom Gebet verpasst habt, das vervollständigt. Und Imam Muslim rahimahullah hat überliefert den folgenden Hadith: Inna ahadakum idha kana ya'mudu ila as-salah fa huwa fi salah. Wenn sich jemand zum Gebet begibt, dann befindet er sich schon im Gebet. Und wenn du dich zur Moschee begibst, dann begib dich früh zur Moschee, damit du auch Takbirat al-Ihram, also das erste Allahu Akbar des Gebetes, noch mitbekommst. Und damit du das Gemeinschaftsgebet von Anfang an mitbekommst. Und versuche das umzusetzen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Dieser Hadith ist auch in das Sahihain überliefert. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. Wenn jemand seine Gebetswaschung durchführt und sie auf gute Art und Weise durchführt und sich danach zur Moschee begibt, dann wird er für jeden Schritt, den er tut, um eine Rangstufe erhöht werden, und für jeden Schritt, den er tut, wird ihm eine Sünde vergeben werden. Und selbstverständlich ist Voraussetzung dafür, dass man die Niyyah hat, dies für Allah subhanahu wa ta'ala zu tun. Wenn du dich dann zur Moschee begeben, wenn du dann bei der Moschee angekommen bist und nicht geeilt bist, sondern in beruhigten Herzens und normal hingelaufen bist, dann betritt die Moschee mit dem rechten Fuß. Dann betritt die Moschee mit dem rechten Fuß und sagt das an Dua, was überliefert ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar ist überliefert worden in Sunan von Abi Dawud, und der Hadith hat Imam Al-Albani rahimahullah als sahih eingestuft. dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes uns beibrachte, wenn wir in die Moschee eintreten sollen. Wir sagen: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Und was auch überliefert ist, ist der folgende Hadith bei Muslim und bei Abu Dawud: Idha dakhala ahadukum al-masjid falyusallim 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Wenn jemand von euch in die Moschee geht oder in die Moschee eintritt, dann soll er den Friedensgruß auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam aussprechen. Thumma liyaqul Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Und dann soll er sagen: O Allah, eröffne mir die Tore deiner Barmherzigkeit. Wa idha kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Und wenn er aus der Moschee hinausgeht, dann soll er sagen: O Allah, ich bitte dich um deine Fülle oder um deine Gunst. Und Fatima radiallahu anha hat uns auch überliefert und gesagt: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-masjid yaqul. Und zwar der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam pflegte, wenn er in die Moschee ging, Folgendes zu sagen: Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Im Namen Allahs, der Friede sei auf dem Gesandten Allahs. O Allah, vergib mir meine Sünden und öffne mir die Türe oder die Tore deiner Barmherzigkeit. Wa idha kharaja qala bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Im Namen Allahs und der Friede sei auf den Gesandten Allahs. O Allah, vergib mir meine Sünden und öffne mir die Tore deiner Barmherzigkeit. Der Hadith ist sahih bei Ibn Majah. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, beim Hinaustreten auch gesagt hat: Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim. O Allah, schütze mich vor dem gesteinigten Satan oder dem verfluchten Satan. In diesem Hadith eine kleine Sache nebenbei. Hat Fatima radiallahu anha uns erzählt, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte beim Austreten und Eintreten: Wassalamu ala Rasulillah. Und der Friede sei auf dem Gesandten Allahs. Und das ist ein Beweis dafür, dass man, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, nicht unbedingt beides sagen muss: As-Salah und As-Salam. Sallallahu alaihi wasallam. Da sagt man einmal As-Salah, sallallahu alaihi und dann wasallam, und der Friede sei auch mit ihm. Man muss nicht beides sagen, es reicht, wenn man eins davon gesagt hat. So hat es uns die Sunna verdeutlicht. Und eine Weisheit ist hinter diesen Duas ist natürlich offensichtlich, und zwar, wenn man in die Moschee eintritt, dann bittet man um die Barmherzigkeit Allahs, weil die Moschee die Orte der Barmherzigkeit sind, also die Orte sind, wo man die Barmherzigkeit erlangen kann. Und wenn man austritt aus der Moschee, dann außerhalb der Moschee ist der Ort, an dem man nach dem Rizq sucht. Und deswegen bittet man da um Allahs Gunsterweisungen. Wenn du nun eingetreten bist in die Moschee, dann darfst du dich nicht hinsetzen, bis du zwei Raka'at gebetet hast. Und wenn wir sagen, du darfst dich nicht hinsetzen, das bedeutet, wenn du dich hinsetzt und zwei Raka'at nicht gebetet hast, dann hast du gesündigt, wenn du es absichtlich getan hast. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Und der Hadith ist bei Al-Bukhari und anderswo. Und diese Sache, also übersetzt auf Deutsch: Wenn jemand von euch in die Moschee eintritt, dann soll er sich nicht hinsetzen, bis er zwei Raka'at gebetet hat. Und diese Sache gilt nicht nur für die fünf gewöhnlichen Pflichtgebete, die wir kennen, sondern das gilt auch für das Jum'a-Gebet. Und subhanallah, der Hadith in Bezug auf das Jum'a-Gebet, wir kennen ihn. Und zwar lautet er wie folgt: Sulayk al-Ghatafani radiallahu anhu, سكن حديث بفرابش: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. Und zwar, ich lese die folgende Version, die ist bei Imam Muslim. Sulayk al-Ghatafani, radiallahu anhu, kam am Freitag in die Moschee, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Khutbah hält. Dann hat er sich hingesetzt, Sulayk, also ohne zwei Rak'at zu beten, hat sich hingesetzt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Ja Sulayk, die Khutbah unterbricht er und spricht mit Sulayk: Ja Sulayk, O Sulayk, steh auf und bete zwei Rak'at und fasse dich kurz. Und dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam: Wenn jemand von euch zum Freitagsgebet geht und den Imam predigend vorfindet, also während er predigt gerade auf dem Mimbar, dann soll er zwei Rak'at beten und sich dabei kurz fassen. Und dieser Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim, bei Abu Dawud, bei At-Tirmidhi und bei Ibn Majah. Und leider, viele Leute halten sich nicht daran. Und das werden wir noch einmal wiederholen, inshallah, wenn wir über das Freitagsgebet sprechen. Wenn man nun in der Moschee ist, gibt es auch dort Regeln, die man beachten soll. Und zwar, wenn man sich hingesetzt hat, um auf das Gebet zu warten, dann sollte man seine Zeit investieren darin, Allahs zu gedenken, den Koran zu lesen, sinnlosen Dingen aus dem Weg zu gehen, wie zum Beispiel dem Flechten der Zusammenflechten oder der Finger. Und zwar sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. Wenn jemand von euch den Wudu auf beste Art und Weise vollzogen hat und sich dann zum Gebet begeben hat, dann soll er nicht seine Hände zusammenflechten, denn er befindet sich schon im Gebet. Und der Hadith ist sahih bei Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Darimi, al-Nasai und bei Ahmad. Und dieses Zusammenflechten der Hände ist nicht an sich verboten, sondern wie gesagt, wenn man auf das Gebet wartet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst, als er die gläubigen Menschen beschrieb, sagte er doch, dass der Gläubige für den Gläubigen wie die Steine in einem Gebäude sind. Das eine hält den anderen fest. Und als er diesen Hadith mit den Händen darstellen wollte, hat er eben die eine Hand in die andere geflochten. Und die andere, eine in die andere gegriffen. Wie gesagt, das ist vor dem Gebet nicht erlaubt. Wenn man es allerdings macht zu einer anderen Zeit, dann ist es überhaupt kein Problem. Also nach dem Gebet oder überhaupt, wenn keine Gebetszeit ist und man nicht auf ein Gebet wartet. Und wenn du dich in der Moschee aufhältst und auf ein Gebet wartest, dann unterhalte dich nicht über Dinge, die mit dem Diesseits zu tun haben. Dies ist eine lose Zeitverschwendung. Und beschäftige dich mit dem Gedenken Allahs, denn das ist das, was dann in der Waagschale schwer wiegen wird. Wenn dann das Gebet, wenn die Iqama dann ertönt, die Iqama für das Pflichtgebet, dann steht man, also wenn man den Imam sehen kann, dass er kommt oder weiß, dass man ihn sehen wird, wenn er kommt, dann soll man nicht vorher aufstehen, bis man ihn sieht. Also egal, ob die Iqama schon fertig ist oder nicht fertig ist, wenn man weiß, dass man den Imam sehen kann, soll man erst aufstehen, wenn der Imam da ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und manche Gelehrte, also wie gesagt, in dem Hadith geht es darum, dass man nicht aufsteht, bis man den Imam sieht. Es geht nicht darum, wann man aufsteht, sondern spätestens dann, wenn der Imam da ist. Nun die Frage ist, wann steht man auf? Manche Gelehrte sagen, bei Es bei Qad Qamat Salah. Und das war die Ansicht von Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, dass man am Anfang der Iqama aufsteht. Und andere, wie gesagt, er sagte am Anfang der Iqama. Und manche haben gesagt, bei Qad Qamat Salah, weil es ja in sinngemäß so viel bedeutet, wie das Gebet hat begonnen. Dies alles ist unproblematisch, aber man muss sich nicht an diese Sachen halten. Sei denn, es ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und dann achte man darauf, dass man zu den ersten Muslimen gehört, in der ersten Reihe. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Lau ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i was-saff al-awwal, thumma la yajiduna illa an yastahimu alayhi lastahamu alayhi lastahamu." Der Hadith bei Bukhari und Muslim, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und zwar wenn die Menschen wüssten, welche Belohnung es gibt, dass man, wenn man den Gebetsruf hört, sofort zum Gebet geht und in der ersten Reihe steht. Wenn sie das wüssten und hiernach keine andere Möglichkeit finden, um sich zu einigen, wer in der ersten Reihe stehen darf, außer dass sie losen, dann würden sie sogar losen. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls: "Khayru sufufi ar-rijali awwaluha." Er sagte, die besten Reihen unter den Männern sind die ersten Reihen. Und man achte darauf, dass man in der Nähe des Imam ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha." Es sollen mir folgen oder hinter mir direkt beten. Ulul Ahlam. Al-Ahlam sind entweder die vernünftigen Menschen oder diejenigen, die das reife Alter erreicht haben. Wan-Nuha sind diejenigen, die vernünftig sind. Menschen mit Verstand. Und diesen Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgesprochen. Und er bedeutet nicht, dass man einem Kind, das sich jetzt vorne eingereiht hat, sagt, dass es nach hinten gehen soll, weil die Älteren Vorrang haben, wie manche Leute das machen. Das ist falsch. Wer zuerst da ist, der hat den Platz als erstes bekommen. Und dass dieser Hadith ist ein Ansporn, eine Empfehlung für diejenigen Menschen, die die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala haben wollen. Aber ein Kleinkind sagt man nicht, geh nach hinten. Das wäre psychologisch ist das für das Kind sehr, sehr schlecht. Dass er etwas Gutes tut und dann sagt man ihm, dass er es nicht mehr tun soll. Na, der bereits erwähnte Hadith ist bei Muslim und bei Abu Dawud. Dann als nächstes ist es wichtig, dass der Imam dafür sorgt und ebenfalls die Ma'mumin, dass die Gebetsreihen gerade sind. Dass die Gebetsreihen gerade sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min tamam as-salah." Der Hadith bei Bukhari und Muslim. Er sagte: "Macht eure Reihen gleichmäßig, denn die Gleichmäßigkeit der Reihen gehört zur Vollständigkeit des Gebetes." Und in einem anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Latusawwunna sufufakum أو لا يخالفن الله بين وجوهكم." Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Ihr werdet eure Reihen gerade machen, angleichen, oder Allah wird zwischen euren Gesichtern unterscheiden und eine Überlieferung zwischen euren Herzen unterscheiden. Und das, was im Herzen ist, wenn man Streit hat mit jemandem seiner Geschwister, dann zeigt sich das im Gesicht." Und die Frage ist, wie macht man die Reihen gerade? Manche Leute sorgen dafür, dass die Fußspitzen in einer Reihe sind. Aber richtiger ist, dass der Fußknöchel auf Höhe des Fußknöchels ist. Denn stellt euch vor, ein kleines Kind steht neben einem ausgewachsenen Mann und beide haben ihre Fußzehenspitzen in der gleichen Höhe. Dann ist das Kind weiter vorne, weil seine Füße sind kürzer als die des Mannes. Und deswegen, damit die Reihen gleichmäßig sind, geht es nicht um die Fußspitzen, Fußzehenspitzen, sondern es geht darum, dass der Fußstamm, der Bein, das Bein in der gleichen Höhe ist wie das andere Bein. Und das ist das Gleiche, wie wenn du sagst, dass die Fußknöchel in der gleichen Höhe sind. Und dafür gibt es auch einen Hadith. Und zwar ist uns überliefert worden von An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu. Er sagte: Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an-nas bi wajhihi. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wendete sich mit seinem Gesicht zu den Menschen. Faqala aqimu sufufakum. Er sagte: Sorgt dafür, dass eure Gebetsreihen in Ordnung sind. Dreimal sagte er das. Wallahi latuqimunna sufufakum, au la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum. Ich schwöre bei Allah, ihr werdet dafür sorgen, dass eure Gebetsreihen gleichmäßig sind und richtig sind. Oder Allah wird eure Herzen voneinander unterscheiden. Und dann sagt der Nu'man radiallahu anhu: Fara'aytu ar-rajula yalzaqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Sagt der Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu: Dann sah ich, dass ein jeder, dass das Knie eines jeden das Knie seines Nachbarn berührte. Und dass, erstmal die Schulter, dass die Schulter eines jeden die Schultern seines Nachbarn berührte. Und dass das Knie eines jeden das Knie seines Nachbarn berührte. Und dass der Ka'b eines jeden den Ka'b seines Nachbarn berührte. Und Al-Ka'b hier, sagte Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, ist gemeint, wie auch im Koran, ist der Fußknöchel gemeint. Der Fußknöchel gemeint, im Gegensatz zur der Ansicht, dass damit die Ferse gemeint ist. Und zwar ist der Fußknöchel gemeint. Und was der Sahabi radiallahu anhu hier zum Ausdruck bringt, ist die Enge, in die sich die Sahaba radiallahu anhum getrieben haben, im Sinne von, dass sie versucht haben, keine Lücke zu lassen. So eng aneinander gekommen sind, dass die Fersen, dass die Fußknöchel sich sogar berührt haben. Und dieser Hadith ist bei Abu Dawud und bei Ahmad und Al-Albani rahimahullah, sagte, der Hadith ist sahih. Naam. Man soll also die Lücken zwischen den Füßen schließen. Und man soll nicht übertreiben, sodass die eigene Lücke zwischen den beiden Füßen zu groß wird. Also weder noch, sondern die Höhe des Fußes ist etwa in Höhe der Schulter, wenn man bequem stehen möchte. Wenn man die Beine zu weit auseinander macht, dann steht man unbequem. Und genauso, wenn die Beine zu sehr einander sind. Und dadurch, dass man die Lücken schließt, verwehrt man dem Schaitan, dass er durch diese Lücken hindurchläuft und dadurch die Muslime aus der Konzentration des Gebetes rausbringt. Und das ist eine Sache, auf die man achten soll, auf das man der Sunna folgt. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.